1. Die sind die Satzungen und Rechte, die in dem Land, das Jahwe, der Gott Uavata, Uxum Besitz gegeben hat, sorgfältig befolgen sollt, solange auf Erden lebt. 2. Sollt Elstaten vollständig zerstören, und denen die Volker, die vertriebt, Gotte verit haben, seis auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter jedem grünen Baum. 3. Alter must amstersen, Gedenksteins trummen, heiligen Baum verbrennen, die Gottesbilder Gottes erschlagen und Rennamen von diesen Orten tilgen. 4. Dürft Jahwe, euren Gott, nicht auf dieselbe Weise wehren, wie dies Volker Gotte verit haben. 5. Stattdessen sollte euch ausschließlichen den Ort halten, den Jahwe, euer Gott, aus allen euren Stammen erwählen Word, im seinen Namen dort wohnen zu lassen, und dorthing must euch begeben. 6. Dorthing sollte euer Brandopfer und Schlachtopfer, euer Senten und Hebeopfer, euer Gelübd, freiwilligen Gaben soe die Erstgeburten euer Rinder und Schaf bringen. 7. Dort sollte vor Jahwe, eurem Gott, das Opfermal halten und zusammen mit euren Familien frohlich sein über alles, was erworben hat und womit Jahwe, euer Gott, euch gesegnet hat. 8. Dürf dann nicht so handeln, wie wir es jetzt hier tun, wo jeder nach seinem eigenen Belieben verfahrt. 9. Denn bis jetzt seid noch nicht zur Ruhe und zu dem Besitz gelangt, denn Jahwe, euer Gott, euch gewahren will. 10. Wenn jedoch den Jordan überquert und euch in dem Land niedergelassen hat, das Jahwe, euer Gott, euch zum Eigentum gibt, und wenn euch ringsum vor allen euren Feinden Ruhe verschafft hat, so dass sicher wohnt. 11. Dann soll ausschließlich die Stadt, die Jahwe, euer Gott, erwählt, im seinen Namen dort wohnen zu lassen, der Ort sein, wohin alles bringt, was ich euch befehl, euer Brand und Schlachtopfer, euer Senten und Hebeopfer soe all euer Auserwählten Gelübdeopfer, die Jahwe gelobt hat. 12. Und sollt vor Jahwe, eurem Gott, frohlich sein, euer Sonnen Tochter, euer Sklaven und Sklavinnen, zusammen mit dem Leviten, der in euren Ortschaften wohnt, der keinen Landenteil oder Erbesitz bei euch hat. 13. Hütet euch davor, euer Brandopfer und jede beliebigen Stadt dazu bringen. 14. Sundernner und der Stadt, die Jahwe in einem euer Stamm erwählen Word, dort sollt euer Brandopfer darbringen und als verrichten, was ich euch befehl. 15. Denik dürft nach Belieben in allen euren Ortschaften schlachten und Fleisch essen, so wiel euch durch den Siegen Jahwes, euers Gottes, gegeben ist, so wohl der Unrein als Orch der Reiner darf davon essen, wie von einer Gazelle oder einem Hirsch. 16. Ne das Blut dürft nicht geniessen, must es auf die Erde fließen lassen wie Wasser. 17. Dürft in euren Ortschaften weder den Senten eures Getreids, Mosts oder alls Verzehren, noch die Erstgeburten eurer Rinder oder Schaf, noch Igendanes eurer Gelübdeopfer, die gelobt hat, noch eurer freiwilligen Gaben, noch etwas, das alls Hebeopfer darbringt. 18. Sundern vor Jahwe, eurem Gott, und der Stadt, die Jahwe, euer Gott, erwählen Word, kont es Verzehren, your son, your tochter, your Sklaven und Sklavinnen, zusammen mit dem Leviten, der sichen eurem Wohnort aufholt, und sollt über alles, was erwerben hat, vor Jahwe, eurem Gott, frohlich sein. 19. Hütet euch davor, den Leviten zu vernick lassigen, solange in eurem Land lebt. 20. Wenn Jahwe, euer Gott, euer Gebiet erweitert, wie es euch verheißen hat, und den Wunsch orset, Fleisch zu essen, weil euch nach Fleischgenuss gelustet, so dürft nach Belieben Fleisch essen. 21. Wenn die Stadt, die Jahwe, euer Gott, erwählt, im seinen Namen dort wohnen zu lassen, zu wheat von euch entfernt ist, so schlachtet von euren Rinden und Schafen, die Jahwe euch gegeben hat, wie es euch geboten habe, und es devonen euren Wohnort nach Belieben. 22. Sollt ist jedoch genauso essen, wie Gesellen und Hirschfleisch gegessen. Word, so will der Unrein als Orch der Reiner dürfen devon essen. 23. Seid jedoch standhaft darin, euch vollständig des Bluts zu entholten, denn das Blut ist das Leben und dürft nicht zugleich mit dem Fleisch Orch das Leben verzehren. 24. Dürft ist nicht geniessen, must es auf die Erde fließen lassen wie Wasser. 25. Durft is nicht geniusen, damit is ukunduren kindern nack you gut get, when tut, was vor jawe rectist. 26. Aber your heiligen gaben und your gelb die up for solter zu durstat bringen, die jawe erwalen word. 27. Auf dem alter jawes, yours gots, solter your brand opfer, das fleischen das blut, darbringen, waren das blut your schlachtopfer auf den alter jawes, yours gots, gegossen where den mus, das fleisch aber durft eressen. 28. Beachteten befoltel dies gebot, die ich ugeb, damitis ukunduren kindern nack ukemurder gut get, when tut, was vor jawe, urum got, gut und rectist. 29. When jawe, eu agot, die volka vor uk osrottet, zu deren vertriebunger dorthingzeet, und when si vertrieben und ukin irem land niedergelassen hat. 30. So hütet uk dava, uk nack ira vernichtung von iren praktiken verfuren zu lassen und uk nack iren gotten zu erkundigen, in dem erfragt, why flegten dies volka ia gotte zu veren, damit ich es orch so make. 31. Durf jawe, uren got, nicht auf dies vice veren. Den als, was jawe ein graul ist und was a hast, haben si gegenüber iren gotten getten, si verbrennen iren gotten sogar ia sonnen tochter.